zu mir und mach, was ich dir sage. Willst du nicht verstehen und stell keine Fragen. Denk an den Eid, den wir uns damals schworen. Mit dir habe ich mein Leben verloren.